sondern die Ausstellungsräume reingucken, dann würde ich auffallen, dass die Bilder alle was gemeinsam waren. Die zeigen nämlich alle nur Menschen. Denn in dem Projekt hat nämlich fast nie was anderes fotografiert. Es hat nie Aufnahmen von Landschaften oder von Tieren gemacht, weil sie das für die Schlangen reingeführt. Aber sie sagt, dass es ein Abenteuer ist, Menschen zu fotografieren, weil man aber immer wieder überrascht wird. Weil jeder Mensch bringt eine eigene Lebensgeschichte mit, hat andere Ideen und Träume. Und das ist es, was die Helene Kölbe interessiert. Sie will in ihren Fotos eben sichtbar machen, was Menschen denken und fühlen, wie sie leben, was sie gern mögen und was sie voneinander unterscheidet. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Also wir haben auch schon öfter Fotos von euch selber gesehen, wo ihr euch gar nicht wiedererkannt habt, oder sogar ein bisschen schockiert war und dann sagen musst, das bin ja gar nicht ich. Und wir werden uns jetzt also anschauen, wie sich die Helene Kölbe alles an einem Fall lassen, um Menschen so zu fotografieren, dass man eben ein bisschen mehr über sie erfährt, als nur, wie sie aufgeschaut haben zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens. Und im Anschluss können wir dann auch selber probieren, Fotos zu machen und schauen, also was das Schlimmste ist. Aber zuerst gehen wir jetzt erstmal in den ersten Teil der Ausstellung, hier unten.